In seiner Zweizimmerwohnung in Moabit lebt und arbeitet der Komponist Johannes Kreile. Vier Monitore stehen auf einem Tisch für die Videos, die in vielen seiner Stücke vorkommen, für die Arbeit mit der Kompositionssoftware, die er selbst entwickelt hat, und für das Surfen im Internet, eine seiner großen Inspirationsquellen. Im anderen Zimmer probt er mit Musikern, hat sich ein Heimkino eingerichtet, in dem er seine Videoproduktionen testet, und irgendwo in der Ecke steht auch noch ein Bett. In dieser Wohnung entstehen die meisten seiner Ideen, immer mit dem Anspruch, etwas zu schaffen, das es so noch nicht gibt. Meine Kunst würde ich als Ideenkunst bezeichnen. Ich hatte zum Beispiel letztes Jahr ein Stück für Cello komponiert und da war irgendwie die Idee von diesen Saiten, die irgendwie auch Drähte sind, und von diesen Drähten bin ich irgendwie zu Stacheldraht gekommen, könnte ich irgendwas mit Cello und Stacheldraht, ja, und dann ist natürlich auch dann die politische Situation so, dass derzeit die Länder wieder reihenweise Stacheldraht an ihre Grenzen anbringen. Ja, und dann habe ich mich mal vertieft in was es gibt eigentlich für Stacheldrähte. Dann haben wir ein Buch besorgt, in dem es tatsächlich über 1000 verschiedene Arten von Stacheldrähten und mich dann mal in so eine Materie auch irgendwie eingelesen und so kam dann ein Stück über Stacheldraht irgendwie heraus, wo ich dann eine Verklanglichung von verschiedenen Stacheldrahttypen erstellt habe. Der gebürtige Esslinger arbeitet viel mit dem Computer. Partitur mit Hand schreibt er kaum mehr und er lässt den PC auch komponieren. Kreidler spielt Klänge ein, der Computer remixt, vertauscht zum Beispiel 20% oder 30% der Tonhöhen. Und so entdecke ich dann irgendwo in diesem Chaos gewissermaßen. Der Computer ist ja in dem Sinne nicht musikalisch, sondern würfelt halt nur und aber kann halt ganz schnell 20.000 Noten halt auch mal mir ausspucken. Und da es aber an irgendeiner Stelle da ist, was interessant ist, dann kann ich mir nur das herauspicken und das dann weiterentwickeln und auf diese Weise mir dann die Rechenpower auch zunutze machen. Trotzdem schreibt Johannes Kreidler auch für klassische Besetzungen. Für ein Solostück braucht er rund 2 Monate, für ein Orchesterstück 1 bis 2 Jahre und manchmal auch länger. Ich habe zum Beispiel auch ein konzeptuelles Orchesterstück gemacht, das heißt Minus Bolero. Das ist der Bolero von Ravel und ich habe einfach nur die Melodie weggelassen. Von der Schreibarbeit war das 1 Stunde Arbeit. Und trotzdem habe ich an dem Stück 5 Jahre gearbeitet. 5 Jahre lang habe ich den Bolero von Ravel, ich glaube wirklich, 1000 Mal angehört und mir immer überlegt, wie wäre das jetzt einfach ohne diese Melodie. Und ja, nach 5 Jahren harter Hörarbeit in dem Fall, habe ich doch, ja doch, ich glaube jetzt kann man das machen, jetzt will ich es machen.